Ja, Leute, hier bin ich wieder und bei mir ist vorhin das Programm nicht gut gegangen und deshalb möchte ich noch sagen, dass mir Seamus Cena gegen Ziggler Vega Tensei gut gefallen hat. Und hier ging es dann auch in den Backstage-Bereich, weil es war No DQ, weil alle Lumberjacks eingegriffen haben und John Cena wollte Backstage noch den guten Big Show aufsuchen. John Laurinaitis meinte, wenn Cena Big Show touchen oder irgendwie anfassen würde, wäre er gefeuert werden. Und Big Show verpasst dann John Cena den Knockout Punch und auch ein sehr gutes Backstage-Segment. Insgesamt eine sehr, naja, nicht unbedingt sehr, eine gute Raw-Show und das war's auch schon wieder von mir. Also mit dem guten Daniel werde ich am Samstag wohl um 15 Uhr aufnehmen und Raw reviewen. Vielleicht auch SmackDown. Und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und Entschuldigung für das kleine Problem hier. Ich bin euer Hese, der Hesemann. Ciao.